Das einheitliche Gottesprinzip wird immer der Namenlose, der Ewige genannt. Die Edda spricht von einem Starken von oben. Man sieht, dass die Lehre von dem einen Gott, der Monotheismus, nicht etwa eine Entdeckung der jüdisch-christlichen Religion ist, sondern schon Jahrtausende vor Christi als ein Geisteserzeugnis der arischen Kultur sich erweist. Die Arier waren von dem Gefühl und Bewusstsein durchdrungen, dass eine ewige, unnennbare Macht alles Geschehen in der Welt lenkt, in allen Geschöpfen wirkt und väterlich für alle sorgt. Diese schöpferische Kraft ist nach Jesus in Sirach 43 Gott, nach arisch-germanischer Auffassung der Allvater und nach den Lehren Christi der Vater im Himmel. Diese ursprünglich monistisch-pantheistische Religionsauffassung stand nicht im Widerspruch zur Wissenschaft, sondern im Einklang mit ihr. Sie trennt nicht Glauben und Wissen, sondern versöhnt beide, indem sie mit Goethe das Unerforschliche ruhig verehrt. Sie verträgt keine Glaubenssätze, bedurfte keines äußeren Kultus und keines Mittlers zwischen Gott und den Menschen und keiner Priesterhierarchie. Jeder war sein eigener Priester wie Christus und für sein Tun Gott allein verantwortlich. Die Religion war lediglich eine Verehrung der unsichtbaren, geheimnisvollen Schöpfermacht. Daher findet sich bei den Ariern auch kein Bildnis eines Gottes. Das Wort der Bibel, du sollst kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder des, das oben im Himmel, noch des, das unten auf Erden, noch des, das unter der Erde ist, ist eine uralte arische Forderung. Dementsprechend stand im atlantischen Tempel nach den Berichten der ägyptischen Priester zu Sais ursprünglich kein Götterbild. Dort wurden keine blutigen Opfer gebracht. Es gab auch keine Priesterhierarchie. Die Asen opferten nach uralter arischer Sitte selbst. Ihr Opfer war ein Liebesmahl zum Gedächtnis hoher Asen. In der Mitte der 12 Stühle der Asen stand lediglich ein dem Ewigen, dem Unnennbaren gewidmeter heiliger Stuhl, der immer unbesetzt war, um die Unsichtbarkeit Gottes auszudrücken. Aus den eingangs dieses Abschnittes erwähnten anthropologischen Tatsachen ergibt sich die Geschichte der Religion auf Atlantis und die Entwicklung von dem arisch-atlantischen Christentum zum Götterglauben, Götzendienst und Heidentum von selbst. Mit der Ausrottung des Ariertums durch Loki und seine Parteien wurde das Niederrassentum herrschend und seine Religion musste naturgemäß von selbst dementsprechend sich gestalten. Der Grundzug des Niederrassentums ist Furcht vor Naturkräften und Geistern, ist Feigheit und Unterwürfigkeit, Eigenschaften, die an die tierische Abstammung erinnern. Hinzu kommt noch seine Dummheit. Damit ist der Boden gegeben, auf dem ein gewissenloses Priestertum einen Priesterstaat von ungeheurer Machtfülle aufrichten konnte. Das nach der Vertreibung der Arier aus Atlantis einsetzende Schreckensregiment der Priesterhierarchie ließ in den atlantischen Mischlingsvölkern eine immer lauter werdende Sehnsucht nach der Herrschaft der Asen entstehen. Das schlau berechnende Priestertum kam nun dem seelischen Gefühl der betrogenen Menge entgegen, indem es die Asen zu Göttern erhob und von dem Volke göttliche Verehrung derselben verlangte. Die ältesten und bedeutendsten Götter der alten Kulturvölker sind nichts anderes als die Könige und Fürsten von Atlantis und Germanien. Dies sieht man besonders auffällig an den Göttern Ägyptens, Phöniziens und Griechenlands. Schon der große Denker Bakon von Verulam, 1561 bis 1626, äußerte über die griechische Mythologie: Die Mythologie der Griechen, welche die ältesten griechischen Schriftsteller gewiss nicht für ihre eigene Erfindung ausgeben wollen, war gar nichts weiter als ein zarter Lufthauch, der von einem viel älteren Volke zu den Griechen hinüberwehte und in ihren Liedern Nachklänge weckte, die sie dann ihrem eigenen poetischen Bedürfnisse gemäß umstimmten. Und in der Tat ist die ganze griechische Mythologie nichts anderes als die ungereimte Erinnerung eines noch barbarischen Volkes an die weltberühmten Könige und Fürsten des hochkultivierten arisch-atlantischen Volkes, das in altersgrauer Zeit mit dem noch unkultivierten Griechenland in Handelsbeziehung trat. Die atlantische Staats- und Fürstengeschichte lässt sich tatsächlich einigermaßen aus der griechischen Götterlehre und Heldensage, aus Homer, Ilias und Odyssee in großen Zügen darstellen. Vergleiche hierüber Donnelly Atlantis, Esslingen 1911 bei Gutzmann, Seite 196 bis 216 und Knötel Atlantis, Leipzig 1893. Man wird auch finden, dass der Olymp der griechischen Götter nichts anderes ist als die Asenburg auf der Insel der Seligen. Auch die ganze germanische Göttersage erweist sich lediglich als eine dunkle Erinnerung an atlantische Geschichte. Und der vielbesungene Gott der angeblich jüdischen Psalmen auf seinem werten heiligen Berge zwischen den beiden Meeren und bei den vielen Inseln der Heiden enthüllt sich dem nüchternen Forscher als einer der berühmten Asenkönige des heiligen Landes Atlantis, von dem man ob seiner Kulturtaten vor Jahrtausenden mit Recht rühmen konnte, alle Lande sind seiner Ehre voll. Vergleiche die Hymnen auf atlantische Könige, Psalm 2, 9, 11, 18, 24, 29, 33, 45, 46, 48, 65, 68, 72, 74, 76, 87, 89, 93, 96, 97, 104, 121 und 150. Die von den jüdischen Fälschern vorgenommenen Einschiebungen und Änderungen sind unschwer zu erkennen. Irrtümlicherweise wurde von Luther immer Herr mit Gott übersetzt.